Der Vertreter des UN-Bevölkerungsfonds in der TVRK, der Alvis-Citizen Wiener, überreichte am 23. August dem koreanischen Außenminister Ri Yong-ho sein Beglaubigungsschreiben. Nach der Entgegennahme des Akkreditivs führte der Außenminister mit ihm ein Gespräch.